Okay, Manny, ich werde diesen Schokoriegel in Rodericks Rucksack packen, verstanden? Der ist für Roderick. Also, was du auch tust, geh auf keinen Fall an den Schokoriegel. Ich hatte den Schokoriegel in einer Zeitschrift aus Rodericks Zimmer, die mit der nackten Frau draufgewickelt, und steckte beides in Rodericks Rucksack, den ich dann direkt neben Manny abstellte. Wenig später kam Mom ins Zimmer. Der Schokoriegel war schon verputzt und Manny sah sich schokoladenverschmiert die Bildchen in Rodericks Zeitschrift an. Greg, Untersetzer. Manny, wo hast du das denn her? Oh Mann, das ist ja widerlich. Meine Mom stürzte wütend in den Keller, wo Roderick gerade mit seiner Band probte. Ich natürlich hinterher. Roderick! Roderick! Ich muss mit dir reden, unter vier Augen, sofort. Schieß los, wir sind eine Band. Wir haben keine Geheimnisse. Okay, gut. Was ist das? Gehört mir nicht. Die war aber in deinem Rucksack. Nein, die war in meinem Zimmer. Oh. Macht dich der Besitz dieser Zeitschrift zu einem besseren Menschen? Nein. Macht es dich in der Schule beliebter? Ja. Nein. Was ist das für ein Gefühl, wenn man so ein Magazin besitzt, Roderick? Beschämend. Gut. Hast du den Frauen irgendwas zu sagen? Dazu, dass so ein unanständiges Magazin in deinem Besitz ist. Es tut mir leid, Frauen. Ja, Frauen. Du hast Hausarrest. Für 2 Wochen. Okay, entspann dich, Susan. 1 Woche reicht dir wohl. Machen wir 4 draus. Und gib mir den Schlüssel zu deinem Van. Meinem Van? Das war endlich mal ein guter Tag. Ja. Ich hatte mich gewehrt. Ja. Ich hatte es meinem großen Bruder gezeigt. Ich musste Rupert anrufen. Das würde ihm auch gefallen. Ja. Geh ran, Rupert. Hallo? Hallo? Mich legte auf. Ich hatte ganz vergessen, dass wir hier keine Freunde mehr waren.